Im Saal wird still, sie kommen ins Licht. Die alten Genossen mit den goldenen Spangen, die rundlichen vorn und hinten die langen, und treten an wie Brigaden vor Schicht. Hört zu. Saar wird rot und der Wedding marschiert. Die Stummpolizei muss die Straße aufgeben. Der kleine Trompeter nimmt Abschied vom Leben. Und Spanien brennt und der Feind triumphiert. Einheitsfront, mancher schaut jetzt nach wem? Nach diesem und jenem, der Sozialdemokrat war. Als wüssten die nicht, wie groß der Verrat war. Und trüge nicht deshalb das gleiche Emblem. Ab mit bewegtem Gesicht. Die alten Genossen, sie sangen als Erste. Den Anfang zu machen ist immer das Schwerste. Der Beifall kommt und sie gehen aus dem Licht. Hör zu.